1 Live Infos. Mit Arne Hell um 5 Uhr. USA und Russland einigen sich auf Feuerpause in Syrien. Schalke hält gegen die Bayern lange gut mit und das Wetter hat wieder viel Sonne dabei. Syrienkrieg. Die USA und Russland haben abgemacht, dass die Kämpfe in Syrien stoppen sollen. US-Außenminister Kerry gab das bekannt nach mehr als 12 Stunden Verhandlung. Heute verkünden die USA und Russland einen Plan, mit dem ein politischer Übergang in Syrien erreicht werden kann. Ab übermorgen Abend sollen alle Kämpfe zwischen den Regierungstruppen und den Gruppen der Opposition aufhören. Die Angriffe auf die Terrorgruppe IS sollen weitergehen. Falls die Waffenruhe hält, dann wollen die USA und Russland den IS zusammen bekämpfen. Pressefreiheit. Im Streit um ein historisches Foto aus dem Vietnamkrieg hat Facebook nachgegeben. Die Posts mit dem Bild sollen wieder online gehen. Das Foto zeigt ein weinendes, nacktes Mädchen, das aus ihrem bombardierten Dorf flieht. Facebook hatte den Post mehrmals gelöscht bei einer Zeitung und anderen Nutzern aus Norwegen, weil es das Foto behandelt hat, als wäre es Kinderpornografie. Die norwegische Regierung sprach von Zensur. Flughafenchaos. Eine Polizistin, die sich am Flughafen Köln-Bonn am Sicherheitscheck vorbeigemogelt hatte, kommt mit einer Geldstrafe davon. Vor einem halben Jahr hatte sie ihren Dienstausweis benutzt, um schnell ohne Kontrolle ihren Flieger noch zu erwischen. Der Flughafen wurde danach teilweise gesperrt. Jörg Sauerwein berichtet. Ihre Arbeit wird die 23-Jährige auf jeden Fall behalten können, bestätigte ein Euskirchener Polizeisprecher. In einem Disziplinarverfahren wurde ihr zwar Fehlverhalten bescheinigt, dafür aber muss sie nur eine Geldstrafe von 250 Euro bezahlen. Akzeptiere sie das, dann habe sich die Angelegenheit für ihren Dienstherrn erledigt, heißt es von der Polizei. Und auch der Flughafen Köln-Bonn will keine Forderungen gegenüber der Polizistin geltend machen. Juristisch zu kompliziert, erklärte ein Flughafensprecher. Heimniederlage. Der FC Schalke hat auch das zweite Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga verloren mit 0:2 gegen Meister Bayern München. Schalke hielt lange gut mit. Die Führung für die Bayern fiel erst in der 81. Minute. Schalke-Trainer Markus Weinziel. Vor allem in der ersten Hälfte waren wir die bessere Mannschaft. Da hätten wir gerne den Führungstreffer gehabt und dann wäre es natürlich einfacher gewesen. Auch nach der Pause hatte Schalke Chancen. Klaas-Jan Huntelaar traf zum Beispiel die Latte. Die Tore für München schossen dann Lewandowski und Kimmich. 1 Live. Sektorwetter. Auch heute wird es meistens schön, viel Sonne und nur wenig Wolken. Etwas grauer wird es später Richtung Sauerland und Weser. Da kann dann auch mal ein Schauer runterkommen. In Remscheid heute bis 25 Grad, in Schwerte und Willig bis 27 und in Soest und Bünde werden es bis 28 Grad. Morgen sind dann teilweise ein paar mehr Wolken und auch einzelne Schauer dabei, zum Beispiel im Rheinland. Ansonsten wird es wieder sonnig und warm. Stauschau. Staus gibt's noch nicht, aber der Hinweis für die A1 Osnabrück Richtung Bremen. Da gibt's eine Sperrung und zwar zwischen Neunkirchenförden und Holdorf. Da wird gebaut das ganze Wochenende bis, nee, also nicht das ganze, sondern nur bis morgen Mittag. 1 Live. Mit Benne Schröder. Ja, guten Morgen zusammen. Ich finde, es ist noch ein ganz kleines bisschen früh, um schon miteinander zu sprechen. Oder je nachdem, in welchem Zustand ihr euch befindet, vielleicht ist es auch ein bisschen zu spät dafür. I can feel für den Sektor. DNCI 1 Live. In limbo, half hypnotized. Each time I let you stay the night, stay the night. Up in the morning, tangled in sheets. We play the moment on repeat, on repeat. When you're standing there in your underwear and my t-shirt from the night before, with your messed up hair and your feet still bare. Time we meet, I know you're coming home with me, home with me. Sweat like a sauna, break out the ice. I know you're gonna stay the night, stay the night. When you're standing there in your underwear and my t-shirt from the night before, with your messed up hair and your feet still bare, would you mind closing the bedroom door? Die neue von DNCE in 1 Live, Toothbrush. Also, ich bin mal ganz ehrlich, ich dachte immer, meine Wohnung wäre sowas wie der Endgegner in Sachen Staub. Stimmt nicht, tatsächlich. Es geht noch viel schlimmer und es ist auch keine krasse Messi-Wohnung, sondern unsere ganze Welt hat ein riesiges Staubproblem. Es gibt Forscher, die sagen, unserer Welt droht eine super krasse Verstaubung. 1 Live-Reporter Matthias Tertelt. Was genau heißt das überhaupt und müssen wir jetzt dann ständig rumputzen? Also gegen die Verstaubung der Erde kannst du eigentlich gar nicht anputzen. Es geht nämlich nicht um Hausstaub, sondern um Unmengen an Wüstenstaub in der Atmosphäre und das kann durchaus gefährlich werden. In Leipzig am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung arbeitet zum Beispiel der Meteorologe Albert Ansmann und der hat mir erzählt, dass man lange gar nicht wusste, was dieser Staub so alles verursacht. Ende der 90er Jahre hat man gesagt, naja, das bisschen Staub, was hier ankommt, ist nicht so wichtig, aber dann haben wir festgestellt, na gut, er beeinflusst die Wolkenbildung, er beeinflusst unsere Umweltbelastung, er führt zu Krankheiten in Afrika vor allen Dingen. Also man hat da festgestellt, oh, da ist was dran und wir müssen uns richtig damit beschäftigen und herausfinden, wie stark die Staubbelastung global ist. Also der Staub hat wirklich unterschiedliche Auswirkungen und das eben auf der ganzen Welt. Und auch tatsächlich hier bei uns. Ja, also man sieht bei uns manchmal so roten Sahara-Staub auf den Autos liegen und immer mal wieder sorgt der Staub für Wolken und Regen. Also der kommt schon bis zu uns, aber so richtig schlimm war es eigentlich in Zypern vor einem Jahr, also an der Grenze Europas, da gab es einen wirklich heftigen Staubsturm. Da hat man praktisch sich dann die Satellitenaufnahmen angesehen und festgestellt, Mann, war das ein mächtiger Sturm. Also man konnte vom Satelliten aus, das muss man sich mal vorstellen, die Mittelmeeroberfläche nicht mehr erkennen. Und wie auch bei Staubstürmen, zum Beispiel in Afrika, hatten danach viele Leute Atemnot. Aber das eigentliche Problem war, keine einzige Prognose hat diesen Staubsturm vorhergesagt. Okay, kann man denn dagegen jetzt irgendwas machen? Was weiß ich, ein Monster-Staubsauger oder sowas? Nee, also tatsächlich hat man gegen diese Staubpartikel keine Chance. Man schafft es einfach gar nicht, das richtig zu verhindern. Wichtiger ist deshalb, dass man den Staub erforscht, um solche Stürme eben vorherzusagen. Und das macht man mit sogenannten LIDAR-Geräten. Das sind so Laserklötze, die stehen rum und die schicken so einen Laserstrahl mehrere Kilometer in den Himmel. Und wenn der dann auf die Staubpartikel trifft, dann wird er reflektiert. Und unten am Boden weiß man dann, aha, so und so viele Partikel sind in so und so einer Höhe. Und dadurch könnte man eben vor diesen Staubstürmen warnen, sagt Albert Lanzmann. Sie nehmen die Modelle und haben Staubvorhersagen und geben meinetwegen dann die Warnung heraus, hört mal zu, liebe Leute, in 2 Tagen haben wir einen mächtigen Staubsturm, bleibt zu Hause. Und dann kann man sich eben auch darauf vorbereiten, wenn Menschen mit Lungenproblemen und Kopfschmerzen in die Kliniken kommen und dann kann man die auch entsprechend versorgen. Also bei mir ist hängen geblieben, gegen den Staub können wir eigentlich gar nichts tun und wir lassen es einfach so. Das nehme ich mir jetzt mal auch für zu Hause vor. It's a strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. With you I'm 1 live. 1 live. State of Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Das sind die Red Hot Chili Peppers in 1 live am Samstagmorgen, 20 Minuten nach 5. Ich weiß ja nicht, ob ihr ihn auch abonniert habt, aber ich bin quasi sowas wie Premium-User von Felix Jähn. Ich habe alle seine Social-Media-Kanäle immer ganz vorne. Und besonders bei Instagram bin ich sehr großer Fan, denn man kann so ein bisschen mit ihm um die Welt reisen. Es ist ehrlich gesagt mehr wie so ein Reiseblog, was er da macht. Also wenn wir uns jetzt mal nur tatsächlich die letzten 4 Bilder auf Felix Jähns Instagram-Profil angucken, So, was haben wir hier? Vor 4 Tagen ist er noch in New York bei einem Festival. So, und schon am nächsten Tag, also vorgestern, das nächste Foto. Und zwar zusammen mit ihm hier auf Ibiza. Also da steht er dann zusammen mit David Guetta. Und einen Tag später, also vorgestern, dann auf einmal neben Steve Aoki. Und gestern gab es das letzte Bild, schon wieder mit einem anderen Typen zusammen, nämlich mit Zed. Was ein Typ. Gestern Ibiza, morgen die Welt oder so ähnlich und heute noch ganz schnell hier in 1 Live zusammen mit Alma Bonfire. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. When your mouth make it rain, you're trying to pull my fire out. You feel better now, yeah. Spill your hate, bring your wisdom, throw it right into my flames. But what you don't know, I am the bonfire. You make me stronger. Close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. Like the mother bitches, lifting drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from my fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Oh. I am the bonfire, you make me stronger, you make me lighter. With the shit you throw on me, you throw on me. Oh. I am the bonfire, you make me stronger. Life. When all of your flaws and all of my flaws are laid out one by one, a wonderful part of the mess that we made, we pick ourselves undone. All of your flaws and all of my flaws, they lie there hand in hand. Ones we've inherited, ones that we learned, they pass from man to man. There's a hole in my soul, I can't feel it, I can't feel it. And there's a hole in my soul. Can you feel it? Can you feel it? You have always worn your flaws upon your sleeve. And I have always buried them deep beneath the ground. Dig them out. Dig them out. flaws and all of my flaws, when they have been exhumed, we'll see that we need them to be who we are. Without them we'd be doomed. There's a hole in my soul, I can't fill it, I can't fill it. And there's a hole in my soul, can you fill it, can you fill it? You have always worn your flaws upon your sleeve, and I have always buried them deep beneath the ground. Dig them out, let's finish what we started. Dig them out, so nothing's left unturned. Eins live. July 15th, because since there's no more you, there's no more anniversary. I'm so fed up with my thoughts of you and your memory, and how every song reminds me of what used to be. That's the reason I'm so sick of love songs, so tired of. Es ist 17:30, Staus gibt es noch nicht, aber eine Sperrung, und zwar die A1 Osnabrück Richtung Bremen zwischen Neunkirchenförden und Holdorf. Da wird gebaut, das Ganze noch bis morgen Mittag. 1 Live mit Benne Schröder. Guten Morgen in 1 Live. Wir machen jetzt mal ganz kurz den Test. Ja? Also alle, die gerade nicht müde sind, schreien jetzt mal bitte so laut sie können. Ja, alles klar, habe ich mir gedacht. Well, ever I go, wherever I go, I have to question the hand. Live. I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. No, you're not fooling anyone. Also kaum hatte sie wieder angefangen, weil letztes Wochenende auch schon wieder Pause, aber jetzt geht's dann auch endlich wieder weiter mit der Bundesliga. 1 live. Elva. Und gestern auch gleich mal mit dem Spitzenspiel des Wochenendes, der FC Bayern gegen Schalke. Die Bayern haben kein einziges der letzten 12 Pflichtspiele gegen Schalke verloren. Das heißt, dieses Mal haben auch alle wieder erwartet, es läuft genauso. Aber am Anfang muss man sagen, war es eben so, dass die Schalker einfach ein bisschen besser waren als die Bayern, sagt auch Kapitän Benedikt Höwedes. Wir haben uns beide nicht versteckt, auch vor allen Dingen wir nicht. Wir haben offensiv verteidigt, haben auch unseren Zug nach vorne gesucht und wir haben Bayern da ordentlich auch in Bedrängnis bringen können. Mit ein bisschen Glück hätten wir da auch das ein oder andere Tor machen können. Ja, hätte Fahrerkette mit ein bisschen Glück. Das Glück gab es dann aber eben nicht. Es hat nicht geklappt. Am Ende haben die Bayern dann doch 2-0 gewonnen. Das erste Tor von Robert Lewandowski, das zweite von Joshua Kimmich. Und am Ende dann eben doch wieder 2-0 für die Bayern. Jetzt können wir sagen, die letzten 13 Pflichtspiele hat der FC Bayern gegen Schalke nicht verloren. Und am Ende bleibt eben die Erkenntnis, ist eigentlich völlig egal, ob der Robert Lewandowski beim BVB oder bei den Bayern spielt. Die Schalker können ihn auf jeden Fall nicht leiden. Elva, Fußball in 1 live. Wir sind schon ein, zwei Jahre zusammen und haben schon 3-4 Sachen erlebt. Doch bist du nur 5 Minuten mal weg. Ist das für 10 Jahre Knast für mich? Ey, du wirkst mir so leicht um deinen Finger, wenn du durch deine blauen Augen guckst wie immer. Ich bin hypnotisiert, wenn du vorbeispazierst. Das wird jeden Tag ein kleines bisschen schlimmer. Flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Baby, baby, crash mich so oft du willst, ja, bis ich nicht mehr kann. Und seit du da bist, sind alle Lichter

Das ist David Guetta in 1 Live zusammen mit Aiken. Und jetzt haben wir es gleich 5:45 am Samstag. Das ist wirklich wahnsinnig früh für so ein Wochenende, oder? Und wisst ihr, wenn man morgens um diese Uhrzeit auch schon unterwegs ist, ich bin ja jetzt auch schon eine Weile hier im 1 Live Haus, wenn man sich um diese Uhrzeit morgens auf den Straßen bewegt, dann weiß man, okay, da draußen gibt es wirklich sehr, sehr, sehr, sehr viele sehr gruselige Dinge, die man eigentlich manchmal gar nicht sehen möchte. Aber wenn man dann solche Dinge trotzdem sieht, dann kann man sich über eine Sache ziemlich sicher sein. Es gibt auf jeden Fall immer einen auf der Welt, der ist noch ein bisschen gruseliger. In Germany, im deutschen Promi Big Brother gibt's einen Krieg der Z-Promis. World War Z. Don't get me wrong. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Krieg. Aber die haben da einen Bereich für die Reichen und für die Armen. Gott sei Dank haben wir Amerikaner nirgendwo einen Bereich für die Armen. Aber ich liebe diese Show, denn ich bin ein Fan von echten Kerlen wie Natascha Ochsenknecht. Ozzy Osbourne. For dich und warte. Schau zu dir hoch, sondier die Lage. Später mein Licht gibt dir deine Farbe. Du wirfst dich für mich in feinste Schale. Hab dich im Blick, brauch Zeit und Glück, denn ich weiß, du wirst nicht so einfach gepflückt. Bis dahin lieg ich hier und zähl die Tage. Spann mich zum Idioten, das mach ich gern für dich. Schon seit einem Jahr geh ich neben dir, steh ich neben dir. Wir nehmen den gleichen Bus, hast du dich nie gefragt. Wer wirft diesen Schatten auf den Weg vor dir? Ich war gleich verliebt, weiche Knie. Bist die heißeste Kirsche am Baum, einfach süß. Ich steig über'n Zaun, will dich klauen, doch ich weiß nicht wie. Oh, vielleicht hängst du zu hoch und ich erreich dich nie. Look how long I've been waiting for you. Guten Morgen, hier ist 1 Live mit NGMT und Kids. Und vor den Infos gibt es jetzt noch die Frau, die keinen Bock mehr auf alle Männer hat. Elle King und Exes in Außen 1 Live. Never wanna leave. They never wanna leave.